Ja, hallo liebe Leute, ist das nicht ein sensationelles Video? Vielen, vielen Dank an Johanna, die mir da den Schnitt und die ganzen Bilder und so weiter reingemacht hat. Ich finde, es ist großartig geworden. Aber gewöhnt euch nicht zu schnell dran. Das war jetzt ein Versuch und es hat auch alles sehr lange gedauert mit dem Hin- und Herschicken und mehrere Stunden zum Bearbeiten, aber dahin soll die Reise gehen. Also meine nächsten Videos werden jetzt nicht so aufwendig sein, sondern wieder im alten Format. Aber mittelfristig ab Sommer, wenn jemand zu uns ins Projekt kommt, der das auch machen kann, sollen dann die Videos so aussehen, was ziemlich geil ist, finde ich. Und ja, und vielleicht gibt es dann eben auch schon die neue Plattform. Und dann lohnt sich das dann so richtig, das für die zu machen. Damit es gleich richtig durchstartet. Inhaltlich, ja, über was ich gesagt habe, was ich noch auf Telegram erzählen werde, habe ich im Prinzip alles schon gepostet. Über Csaba Dlugovic und Co. habe ich euch genügend Videos hier schon gezeigt. Und auf der neuen Plattform werde ich das natürlich noch auch dann nochmal genauer analysieren mit Videos und so weiter. Also auf der unzensierbaren, da muss ich ja da immer extrem zurückhalten bei YouTube. Aber ich glaube, ich habe da genug gesagt und eigentlich habe ich auch alles komplett erklärt. Ja, also das, was ich da erkläre, genau das denken diese ganzen Inside-Sekten. Und welche davon die einflussreichste ist, das kann man sich denken, indem man eben schaut, welche von diesen Inside-Sekten wohl am meisten Einfluss hat in Medien und Politik. Es ist nicht so schwer herauszufinden. Aber wichtig ist eben, dass die alle sozusagen am selben Ziel arbeiten, also nicht genau am selben, weil jeweils ihr Typ gewinnt. Aber deswegen wollen die alle den dritten Tempel bauen. Also, und das ist natürlich das Ziel der Freimaurer, ja, auch. Und alles zielt auf diese Endzeit hin. Also wir haben es mit einem Haufen Verrückten zu tun, die aber leider sehr mächtig sind und nicht in der Irrenanstalt sitzen, sondern einen Haufen Geld und Einfluss haben.